Willkommen bei den Heizungstunern, dem Podcast für Heizungsbauer, Installateure und alle, die sich für Wärmetechnik interessieren. In dieser Show tauchen wir tief in die Welt der Heizungsanlagen ein, sei es der hydraulische Abgleich, hygienische Trinkwasserbereitungen, Fernwärme, Fußbodenheizung oder Smart-Home-Lösungen. Wärme trifft Wissen. Ich bin Tobias. Und ich der Florian. Und zusammen sind wir die Heizungstuner. Servus Florian. Guten Morgen, Tobias. Grüß dich. Hi. Servus, hi. Du, manchmal gibt es ja so diese Begegnungen im Leben, wo man denkt, das darf eigentlich gar nicht wahr sein, dass man die Leute mal wieder trifft. Aber ich habe jetzt in den letzten Tagen, hat mich ein Installateur angerufen, der hat Fragen zu unserem ECL-Regler. Und dann stellt sich so in den ersten Momenten gleich raus, Mensch, die Stimme kommt mir bekannt vor. Den Kerl kennst du irgendwoher. Und tatsächlich haben wir zusammen Abi gemacht. Das sind immer wunderbare Begegnungen. Das ist ja viele, viele Jahre her bei mir. Aber spannend war, dass auch bei dem das Thema mit dem Auto ein ganz heißes war. Der kam immer, wir haben das als Opel Coffee Shop bezeichnet. Keine Ahnung, warum das so war. Das ist ein Modell, das es, glaube ich, nie in die Serie geschafft hat. Aber das ist schön, wenn es solche Begegnungen gibt. Da habe ich mich riesig gefreut. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, nachher ein bisschen uns über den ECL auszutauschen. Aber diese Begegnungen sind einfach toll, wenn man so alte Weggefährten wieder trifft und die dann in derselben Branche sind. Definitiv. Also ganz, ganz, ganz spannend auch bei mir. Vor kurzem das Gleiche passiert, war auch beim Kunden drin und sehe da ein bekanntes Gesicht und den Kram ist so in meinem Gedächtnis, weil ich habe dieses bildliche Gedächtnis und dann bin ich auch irgendwie draufgekommen, vor vielen, vielen Jahren sind wir zusammen in der Klasse gesessen. Das war echt spannend. Aber Opel Coffee Shop, das klingt jetzt sehr interessant. Da müsste ich jetzt ein paar mehr Details erfahren. Das ist zum Glück zu lang her, dass ich die Details selber nicht mehr weiß. Es war damals auch alles legal noch wahrscheinlich, oder? Ich kenne es ja eh nur vom Hörensagen. Lass mal das jetzt. Das ist ja, grundsätzlich ist es ja spannend, wie das Thema Auto, das ist so Abitur, das heißt, du bist ja gerade so kurz hinter der Volljährigkeit, das heißt, da warst du dankbar, dass du irgendwas hast, womit du von A nach B fahren kannst, idealerweise noch einigermaßen zuverlässig. Und da waren ja so Themen wie Felgen, Leistung oder jetzt Reichweite, das war dir völlig Banane. Ne? Hauptsache, das Ding hatte ich irgendwie in die Schule oder dann in die Kneipe gebracht oder sonst wohin. Mal einen schönen Ausflug mit den Kameraden dann irgendwie. Die Wertigkeit hat sich da schon ein bisschen verändert. Ne? Wenn wir heute reden über 21 Zoll Felgen mit 255er Reifen. Ich kann mich erinnern, damals war der Golf 3, glaube ich, gerade so aktuell. Und da war die Breitbereifung mit 185ern. Das ist schon spannend, also, die ganze Entwicklung. Die coolen Jungs hatten 15 Zoll und dann die harten Jungs 16 Zoll und von 17 Zoll, da haben wir noch gar nicht gesprochen. Das war ja jenseits von Gut und Böse. Das war die Luxusklasse. Ja, ich bin auch damals zum Abitur bin ich gefahren mit einem Ford Escort Kombi. War ein ausrangiertes Firmenauto von meinem Onkel, den haben wir damals sehr, sehr kostengünstig zur Verfügung gestellt hat. Und wie du sagst, ich war froh, dass das Ding gefahren ist. Ja, die Onkel haben da offensichtlich ihren Teil dazu beigetragen, weil auch ich, mein erstes Auto war von meinem Onkel, der war da geschäftlich in der Zeit in Amerika und da durfte ich seinen VW Käfer fahren. Das Thema Zuverlässigkeit war da groß geschrieben, das wurde zuverlässig im Winter immer 5 Minuten vor Ankunft warm, egal wie weit ich fahren musste, das war ganz spannend. Aber ein tolles Auto, damit hast du dann wirklich das Fahren gelernt, ne? Mit zwei Füßen, drei Pedale bedienen. Und aus Not manchmal auch alle drei gleichzeitig, dass er nicht ausgeht. Das war wirklich spannend. Das heißt, du warst da früher schon wieder Walter Röhrl unterwegs, tänzelnd auf drei Pedalen, von quer dem durch den. Habe ich das gelernt. Ja, aber weil wir es gerade hatten mit dem Spitznamen Coffeeshop, das war natürlich individuell auf genau dieses eine Auto bezogen. Aber spannend ist ja, dass es ja ganz viele Herstellernamen und Modellnamen gibt, die so doppeldeutig sind auf der ganzen Welt. Ne? Den Mitsubishi Pajero, den kannst du in einigen Ländern gar nicht so nennen, weil es doch sehr anrüchige Übersetzung hat dann in dem jeweiligen Ländermarkt. Und da muss man, glaube ich, als Marketing Mensch, muss man da ein bisschen aufpassen auf der ganzen Welt, wie man was benennt. Ja, ja, definitiv auch. Ich glaube, da gibt es ja auch so eine Geschichte zum VW Phaeton. Der Phaeton, das war ja der Sohn des Sonnengottes Helios. Und der ist ja dann den Wagen seines Vaters zu Schrott gefahren. Ob das ein gutes Omen ist? Aber sag mal, Helios, sei dahingestellt. Helios, war das nicht auch eine Felge für den Phaeton? Das war auch die Felge, ja genau. 19 Zoll, glaube ich, oder 20 Zoll? Nee, ich glaube 20 Zoll war es, ja. So ein 9J20 ist auch damals ganz gerne am Golf gefahren worden in der Tuning-Szene, die Helios-Felge vom Phaeton. Bisschen zu groß für einen Golf, aber was nicht passt, wird passend gemacht. Ich wollte gerade sagen, in der Szene, da hat man doch dann auch diesen 10-Zylinder-Motor in Golf reingebaut, oder nicht? VW hat mal sogar einen 12-Zylinder, glaube ich, eingebaut. Das ist so einen schönen Special. W12 war das damals? W12? Ja, ja, genau. Ja. GTI-Treffen, schlag mich tot. Ich war auf jeden Fall vor Ort. Unglaublich. Da gibt es ja, gibt's so viele Bezeichnungen. Der Fiat Uno ist mir da, glaube ich, noch im Kopf, was irgendwie in einigen nordischen Ländern so viel heißt wie Trottel oder irgendwie so ähnlich. Trottel, jedenfalls Pinsel, genau. Oder? Ja, der Uno. Ja, sowas genau. Ja, aber muss man aufpassen. Die Bezeichnungen der Autos ist immer wieder spannend. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, mich hat ja da Audi ein kleines bisschen durcheinander gebracht in den vergangenen Jahren. Die letzten Jahre waren schwierig, marketingtechnisch, ja. Hat angefangen mit den A1 30 DFSI, wo dann jeder glaubt, das ist ein Sechszylinder mit 3 Liter. Ja, ja, genau. Kollege von mir hatte mal ein A4 40 DDI und da haben ihm dann die Leute dort gefragt, was ist denn 4 Liter? Das muss ja ein V8 sein, das im A4. Dabei war es ein 2 Liter Vierzylinder. Ja, damals wusste man aber noch, was A4 für ein Auto ist. Ich glaube, der heißt ja heute A5. Also ich habe ganz viele A4 gefahren als Firmenwagen. Aber der A5, das war mal das schnittige Coupé für mich oder Cabrio. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist, aber das entscheiden da zum Glück Leute, die sich auskennen. Und vor allem mit der auch Varianz das, an Modellen. Ist vor allem das Topmodell auch jetzt. Der RS4 wird jetzt dann der RS5. Dann gibt es ein RS5 Avant. Komisch irgendwie. Auch die Hersteller müssen sich immer wieder was anderes einfallen lassen, um am Markt interessanter zu wirken. Ich weiß nicht, ob das... Wir sind ja da auch nicht ganz unschuldig. Ja? Ich glaube, das geht ins Gleiche hinaus. Genau. mit unseren Bezeichnungen. Wir machen unsere Kunden ja auch regelmäßig. Wir machen uns selber zum Endgegner, wenn du den Kunden... Ja, wie heißt das Ventil jetzt oder der Regler? Wir haben ja auch relativ viele Bezeichnungen da wenn im Programm. Wenn ich da an den dynamischen Hahnblock denke mit RLVKDV, das ist tatsächlich... Eine Hürde, dass der Kunde das merkt. Was haben wir jetzt zum Schluss? Das APQM 4.0 Changeover 6 Flexo ist jetzt auch nicht unbedingt die kürzeste Bezeichnung. Set. Ja. Als Set natürlich. Ja, da können wir uns natürlich ein bisschen drüber lustig machen. Aber im Grunde ist das einfach eine konsequente Entwicklung, weil die Modellpalette halt nicht nur tief, sondern auch wahnsinnig breit ist. Mhm. Genauso muss man sagen, wie bei dem ECL-Regler, auf dem ich da mein alter Spezel angesprochen hat, eigentlich ein ganz einfacher Regler, der aber halt mit so Applikationsschlüsseln der jeweiligen Anwendung dann angepasst wird. Und da gibt es dann natürlich eine ganze Varianz. Ich glaube, gibt es 20 solche Schlüssel in etwa, ne? Ah, ich glaube, das sind noch einige mehr. Mhm. Es gibt ja fast für jede Applikation einen sogenannten Key. Das ist ja auch sehr, sehr häufig wieder eine Frage, die du vom Installateur oder vom Ausführenden bekommst. Ja, ist das vorinstalliert oder wie funktioniert das? Ja, Schlüssel reinstecken und dann ist schon einiges drauf. Da kann man gleich mal losfahren. Und ich finde das eigentlich von der Grundidee ganz gut, dass man sagt, man hat eine Reglerplattform, wenn wir jetzt den 310er zum Beispiel hernehmen und dann sehr, sehr viele verschiedene Keys, sei es jetzt für Fernwärmestation, für Trinkwasserbereitung, Speicherladesystem, Frischwassermodul oder auch für viele, viele andere Applikationen, von der Lüftung angefangen bis zu einer Freiflächenheizung. Also du kannst da wirklich fast alles realisieren mit dem ECL-Regler. Ein Kunde hat mal eine klassische Schwimmbadheizung damit angesteuert. Ja. Klar, ja. Also habt ihr denn, du hast mir doch mal was erzählt von irgendeinem, hat nicht ein Kollege mal von euch irgendwie so eine besondere Anwendung sich geschustert? Kollege, mittlerweile Ex-Kollege, aber weil er in den Ruhestand gegangen ist. Unser Rupert, wir reden immer noch viel und vermissen ihn. Der hat sich tatsächlich mit unserem ECL-310-Regler eine Rasenbesprenkelungsanlage gebaut, wo er dann wirklich zeitgesteuert die verschiedenen Sonden auf- und zufährt und da seinen Garten zu Hause mit unseren Heizungsreglern, klingt komisch, aber ist so, bewässert. Ja. Verrückt. Ja, aber solche Kollegen brauchst du, weil das ist dann manchmal der Grundstein für eine Weiterentwicklung von irgendeinem System. Definitiv. Also, wie gesagt, ich kann mich erinnern, ich bin jetzt auch schon viele, viele Jahre bei Danfoss, also 15 angeblich voll. Und da, wie ich angefangen habe, habt ihr ja auch mit dem 310er-Regler angefangen und da haben wir am Anfang ja ein paar Applikationen gehabt und jetzt kommt ja immer wieder was dazu. Gleich geblieben ist diese coole Navigation, diese Jog-Teilen-Navigation, die ja wie das iDrive oder wie das MMI zum Bedienen ist. Ich bin ja sehr angetan von der Bedienung, weil im Endeffekt drehen, drücken, vor und zurück, das ist sehr intuitiv. Genau. Und ja, wenn du da von Regler stehst, du findest dich gleich einmal zurecht, wenn man ein bisschen Regler-Affinität hat oder ein bisschen weiß, wie die Grundfunktionen sind von einem Regler, dann findet man sich da sehr, sehr leicht auch in unseren Regler rein. Weil du sagst, dass du so lange bei Danfoss bist, geht mir ja ähnlich. Ich habe jetzt, ich meine, 13 Jahre voll, aber meine beruflichen Anfänge hatten wir ja schon mal, war bei Felter Fußbodenheizung, was dann später irgendwann mal in einen finnischen Konzern überging. Die hatten auch einen Regler für ihre Fußbodenheizungen. Der hieß damals, glaube ich, 3D. Und als ich zu Danfoss gekommen bin, habe ich festgestellt, dass das der ehemalige ECL-300-Regler ist. Mhm. Dieser ECL-300 ist im Prinzip der Vorgänger von dem 310er. Das war noch das Modell, wo man so Scheckkarten reingesteckt hat, wo auf den Scheckkarten dann die einzelnen Applikationen hinterlegt waren. Auch da kommen noch ganz regelmäßig Anrufe von alten und aktuellen Kunden, die sagen, Mensch, da ist so eine Karte verloren gegangen, abhanden gekommen, kaputt gegangen, funktioniert nicht mehr, ob es da noch was gibt. Aber anfangs habe ich die dann immer noch an eBay verwiesen, weil da tatsächlich zu, aber muss man wirklich sagen, horrenden Preisen diese Karten verkauft werden. Aber aus dem Grund haben wir ja dann irgendwann den ECL Komfort 296 entwickelt, der klassische Nachfolger für diesen ECL 300-Regler ist. Und man da tatsächlich alles sehr, sehr einfach entsprechend umschlüsseln oder umbauen kann und dann einen wirklich aktuellen Regler hat. Ja, es ist ja dann sehr häufig nicht nur die Scheckkarte, es sind ja auch andere Bauteile auf der Platine, weil die Regler, die 300er, die sind ja zum Teil weit über 20 Jahre alt. Ey, Wahnsinn, dass da immer noch so viele im Netz oder so viele draußen hängen. Aber das spricht auch für die Zuverlässigkeit von den Dingern. Also das muss man schon sagen. Und das ist ja ein ganz anderes Format für die sich bei den Regler nicht so drin sind. Und mit 296er, da kann man auch diese Schaltafel-Einsätze 1:1 austauschen. Ja. Von 300er. Aber ich sage, von der Bedienung ist schon der neue schon deutlich einfacher mit dem Drehrad, als wie beim alten mit Vorderseite, Rückseite. Überall sind 8 Parameter zum Einstellen drauf. Das war schon spannend. Und 17 Zeilen dann überall. Modernes System zeichnet sich einfach nicht nur durch eine tolle Funktion aus, sondern halt auch durch eine sehr gute Bedienbarkeit. Ja, definitiv. Bedienbarkeit und natürlich auch immer mehr die Möglichkeit von der Visualisierung, von der Fernauslesung. Das ist ja auch ein Thema, was wir mittlerweile sogar bis zu den Wohnungsstationen drinnen haben mit unserer Pro-Station, mit dem 220er-Regler. Also da tut sich ja sehr, sehr viel, was auch in der Vergangenheit eigentlich, kann man es ja sagen, von der Fernwärme auch gekommen ist und jetzt langsam in die Sekundärseite auch schwappt. Ja. Mit dieser Fernauslesung, mit der Überprüfbarkeit, mit Auslesen von Zählerdaten auch. Also da sind ja die Möglichkeiten auch sehr, sehr vielschichtig mittlerweile. Ich kann mich da noch an die Folge erinnern, als wir unseren lieben Kollegen Paul zu Gast hatten, wo wir über das Thema Lean Heat gesprochen haben. Ich sag mal, die Variante Lean Heat Monitor ist ja genau darauf abgezielt zu sagen, dass ich die Daten, die diese Regler, zumindest der 296er und 310er bieten, dass ich das fernüberwachen kann, dass ich entsprechende Netzwerkfähigkeit habe, um dann auf diese Anlagen draufzuschauen. Damals war zentraler Vorteil, dass man mögliche Fehler von der Ferne sieht und nicht erst hinfahren muss und eruiert. Aber auch die ganzen energetischen Auswertungen durch diese Netzwerkfähigkeit von denen ist natürlich ein großer Fortschritt. Ja, da hat sich auch viel getan, weil wenn ich auch so zurückdenke in der Vergangenheit, wie die ganze Kommunikativheit oder Kommunikation, wie das damals aufgebaut wurde und wie einfach das heute geht, wenn ich sage, bei einer Pro-Station mit dieser Go-App gehe ich durch, konfiguriere den Regler, habe ein sauberes Protokoll, stecke das Ethernet an und schmeiße mir den Regler aufs Lean-Hit und bin schon wieder fertig. Also das geht ja wirklich sehr, sehr einfach mittlerweile, dass man auch große Mengen an Stationen zum Beispiel auch schnell aufschalten kann. Tatsächlich ist das Thema Plug and Play immer wichtiger, weil wir natürlich auch wissen, dass unsere Kunden, vorwiegend natürlich Installateure, jetzt keine große Affinität haben, hier mit IP-Adressen und großen EDV-Sachen rumzuarbeiten. Da ist es natürlich dann schon relativ einfach zu sagen, ich kann eine doch relativ komplexe Steuerung einfach bedienen. Ja. Haben wir ja auch ganz, ganz viele Varianten, wie wir es angesprochen haben. Und um da einen guten Überblick zu haben, gibt es ein schönes Handbuch, bei dem ganz, ganz viel Information zu entnehmen ist. Es gibt eine eigene Microsite, nennt man das, glaube ich. Das heißt eine Unterseite auf der Danfoss-Seite ecl.danfoss.de. Ich glaube, das können wir ja auch mal verlinken. Das verlinken wir, das schmeißen wir unten rein, in die Box. Genau, da gibt's viele Informationen und unter anderem das ECL-Handbuch. Daraus kann man ganz, ganz viele Varianten entnehmen, was man damit machen kann, welche Fühler angeschlossen werden und so weiter. Und ich glaube, auch der Installateur braucht da keinen allzu großen Respekt vor den Anschlüssen haben, weil das sehr, sehr einfach beschrieben ist und auch gar nicht so komplex ist, das Ding mechanisch, also sprich mit Kabeln, zu verbinden. So ist es, weil im Endeffekt, von was sprechen wir? Wir sprechen von einmal 230 Volt, die Spannungsversorgung, dann haben wir ein paar Fühler, ein paar Pumpen, vielleicht noch ein paar Ventile, Mischventile, Einspritzventile und dann ist die Anlage soweit eigentlich fertig verkabelt. Das ist fast das Schwierigere ist, die ganzen Kabel sauber dorthin zu bringen, wie sie da sauber anzuschließen. Also das ist nicht unbedingt die Herausforderung, beziehungsweise bei den, wenn wir jetzt auf die Pro-Station zum Beispiel denken, da ist ja sowieso schon alles fix fertig ab Werk verkabelt. Ja. Genauso wie beim Frischwassermodul oder auch bei der Fernwärmestation, da ist er dann dementsprechend noch weniger zum Anklemmen. Ja. Du hast vorhin das Ethernet gesagt, also sprich das Netzwerk, an das man das anschließen kann. Ich meine ja auch, dass es eine Lösung gibt, wenn so ein Netzwerk in den jeweiligen Räumlichkeiten nicht vorhanden ist, dass es da mit einem SIM-Karten-Tool auch was gibt, dass man das ans Funknetz, ans Mobilfunknetz mit anbindet und so komplett flexibel ist. Und das muss man ja auch sagen, die Telekommunikationsanbieter bieten ja solche SIM-Karten ohne Telefonmöglichkeit relativ günstig an. Und es sind ja auch keine Datenmengen, riesengroße Datenmengen, die da bewegt werden, sondern das ist sehr übersichtlich. Von daher ist das manchmal sogar eine günstigere Variante, als zu sagen, ich brauche hier mit Router und allen möglichen Thematiken noch eine Installation, die dann tatsächlich vom Elektriker kommt, sondern ich habe die Möglichkeit, mit so einem SIM-Karten-Tool dann entsprechend mich direkt zu vernetzen. So ist es, direkt vernetzen und trotzdem dann die Werte von der Ferne zu holen, sei es meine Zählerwerte über Modbus, beziehungsweise M-Bus, wie auch immer, die ich die Auslesung dann aufstelle. Also da gibt es viele, viele gute, einfache Möglichkeiten mittlerweile. Ja, da bin ich mir jetzt sogar gar nicht ganz sicher, ob ich vielleicht schauen sollte, ob ich meine Rasen- und Gartenbewässerung vielleicht auch mit dem ECL mache. Vielleicht kannst du mir den Kontakt mal zu deinem Kollegen Wiese Rupert herstellen. Rupert B. Rupert B. Wenn du das hörst, melde dich bei Tobias. Es gibt einen schönen, Nürnberg ist immer einen Ausflug wert, auch im Sommer. Definitiv. Also, ich höre ja immer wieder einen Rupert, vielleicht lässt er sich drauf ein. Es muss in Nürnberg nicht immer der Christkindlmarkt sein, da bin ich voll bei dir. Es kann auch mal die Gartenbewässerung sein im Sommer, warum nicht? Genau richtig. Wobei, du kannst jetzt im Winter, das kann ich kurz erzählen, als Lokalmatador, als es bei uns vor einigen Wochen mal so heftig geschneit hat, Da gab es dann Videos, wie vom Burgberg tatsächlich die Leute auf Skiern nach unten gefahren sind. Das gab es, glaube ich, seit 100 Jahren nicht mehr. Also es war ein Bild für Götter. Also auch tatsächlich, Nürnberg im Winter ist sehr, sehr schön. Das glaube ich. Also bist du jetzt doch wieder zum Skifahrer geworden? Weil letztens hast du ja gesagt, du hast die Ski schon wieder in die Ecke gestellt. Mich begeistert es, dort zuzuschauen. Aber den Burgberg würde ich vielleicht auch noch schaffen. Aber tatsächlich ist das Thema Skifahren für mich durch. Okay, nach wie vor so. Ja, bei uns ist für heuer auch ziemlich durch, weil es wird jetzt immer wärmer und wir waren schon alle über 10 Mal, sogar die Kleine war jetzt über 10 Mal, die war im Kindergarten, wow. Skikurs auch, fährt wirklich brav schon jetzt auch die steilen Pisten runter, steht super sicher auf die Ski, da bin ich stolz. Also jetzt können wir dann nächstes Jahr können wir dann wirklich angreifen in die Skigebiete mit der ganzen Family. Da hast du natürlich einen strategischen Vorteil mir gegenüber. Vielleicht wäre es bei mir anders, wenn ich auch in einer halben, dreiviertel Stunde direkt im Skigebiet wäre. Aber mit 2 Stunden Anfahrt machst du da halt einfach keinen Tagesausflug draus. Wobei, wie gesagt, der Junior das unbedingt lernen wollte und er fragt auch jedes Jahr. Und wenn es dann bald soweit ist, dass er mit der Schule ins Skilager fährt, dann hat er da zumindest schon mal Grundkenntnisse. Aber wie sich das weiterentwickelt, muss man sehen. Es ist ja zwar gar nicht so lange her, dass die Olympiade war, die Winterolympiade in Norditalien. Und auch da war ja unisono zu hören, dass das Thema Schneeversorgung zunehmend schwerer wird, aus verschiedensten Gründen. Aber das wird ein Thema sein, was uns die nächsten Jahrzehnte auf jeden Fall begleitet. Umso schöner ist, wenn es in ganz hohen Lagen dann möglich ist und wenn man wie ihr ganz, ganz schnell auch dort sein kann. So ist es. Ja, da nutzen wir jeden Tag. Ja, da haben wir heuer echt schönen Winter gehabt und Glück gehabt, definitiv, auch mit ein bisschen Naturschnee auch. Du, vielleicht sehe ich ja noch ein bisschen Naturschnee, weil unabhängig davon, dass wir ja den Podcast immer aus der Ferne aufnehmen und uns ganz, ganz selten persönlich treffen, ist es morgen soweit. Ja, die Messe steht an. Energiesparmesse in Wels findet statt und da komme ich dich besuchen, komme ich euch besuchen. Freue mich schon drauf, wenn wir uns da sehen. Das wird sicher eine super Sache. Ich freue mich auch schon. Haben einen schönen Stand. Die Reinhild hat sich wieder ins Zeug gelegt, hat uns da wieder was super Tolles gezaubert und da werden wir wieder gute Gespräche haben und ich freue mich auch, dass ich dich dann wieder triff, Tobias. Das wird die Heizungstuner wieder together. Genau, das wird doch ein Heizungstuner-Messestand bestimmt bei euch, ne? Definitiv, natürlich. Heizungstuner ist das Thema, das ziehen wir durch. Und vielleicht nutze ich die Gelegenheit, weil ihr in Österreich habt ja Socken, Heizungstuner-Socken. Da habe ich tatsächlich noch kein einziges Paar ergattern können. Ich werde das morgen nutzen, dass ich mir da mal eins schnapp, dass auch ich mit Heizungstuner-Socken rumlaufen darf. Ja, Und alle anderen können das, glaube ich, gewinnen. Ne? Das werden wir vielleicht einrichten können, aber die Challenge musst du dann trotzdem machen, Tobias, für die Socken, weil die haben uns alle noch erarbeiten müssen. Aber das schaffst du. Ist das eine Challenge? Ja, das wirst du morgen sehen. Also Lebkuchen essen kann ich gut. Ja, Lebkuchen essen, aber auf das kommt es morgen nicht an. Ich hoffe, du hast nicht zu viel gegessen, sonst wird es schwierig vielleicht bei der Challenge. Oh. Nee, Spaß beiseite, das machen wir schon. Das machen wir schon. Gibt es ein paar Stationen und das wirst du schaffen, bin ich fest davon überzeugt. Ich gehe davon aus. Im schlimmsten Fall, wenn du dich bei den sportlichen Stationen zu schwer tust, dann musst du dir Heizungstuner auf die Stirn tätowieren lassen. Dann bekommst du die Socken. Haben wir, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, Heizungstuner Sauerstoffzelt vor Ort? Müssen wir mit der Reinhild nochmal sprechen, ob das geplant ist. Weil ich glaube, Wels läuft ja nicht unter Höhentraining, ne, wenn ich das richtig verstehe. Nee, das geht sich nicht aus. Ja? Das geht sich nicht aus. Naja, wie gesagt, das mit den Socken werden wir hinbekommen, Tobias. Ich freue mich drauf. Ich pack jetzt auch mein Köfferchen. Supi. Dass ich morgen bei euch bin. Und gut, freue mich schon ganz doll. Gut ausschlafen, angeblich wird es ab und zu etwas länger in Wels auch. Ja, weil die Fachgespräche so lang dauern, ne? Richtig, ja, genau. Ich kenne es. Ich freue mich auf die Nürnberger Messe, die dieses Jahr auch wieder im 2-jährigen Turnus ist. Da hört man Ähnliches. Ja, habe ich ja vorgeplant auch. Ich hoffe, ich schaff's. Das wäre schön. Florian, bis morgen. Tobias, bis morgen. Ich freue mich. Gute Fahrt. Wir sehen uns. Servus. Tschüss.